mag sein. Er sieht die Früchte seiner Leiden, der in dem Kreuzestod erkauften großen Schar, der vielen, die sich für sein Reich entscheiden, dass solches Opfer nicht vergebens war. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Als aber der erste Tag der Woche anbrach, geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Christus ist auferstanden. Thank you. Anbetung und Preis für Golgathas Leiden, was du für uns Menschen aus Liebe getan. O deine Verstehe.